Den Meldungen zufolge versammelten sich die Vertreter von 6 Bürgerinitiativen und Gesellschaftsorganisationen gegen die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAAT am 8. August zu einer Notsitzung und beschlossen, gegen die Behörde, die die elektronischen Wellen und Geräusche von SAAT messen will, zu protestieren und es zu verhindern. Das Kampfkomitee Songzu für die Annullierung der SAAT-Stationierung, das Bürgermaßnahmenkomitee der Stadt Kimcheon gegen die SAAT-Stationierung und weitere Organisationen Südkoreas beriefen am 10. August eine Pressekonferenz ein und verlangten von der Regierung unverzüglich die Beurteilung des Einflusses auf die Umwelt zugunsten der Stationierung von SAAT einzustellen. Infolge der harten Proteste der Bürgerorganisationen und Bewohner musste die Behörde den Plan zurücknehmen, an dem Tag offiziell die elektronischen Wellen und Geräusche zu messen.